Andacht am 23.08.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Erwählt in ihm. Hallo Leute, wir sind live im kalten, kalten Sao Paulo. Ja, es wurde gestern Nacht wieder kalt. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Uns geht es gut. Daniel geht es gut. Mir geht es gut. Unserer Videoproduzentin, die hinter uns sitzt, geht es auch gut. Wir warten noch eine Minute, bis alle reinkommen und dann fangen wir an. Wir werden heute über etwas sprechen, das sehr schön ist und ich bin sicher, dass es den meisten von euch bekannt ist, aber an bestimmte Wahrheiten müssen wir immer und immer erinnert werden. Deshalb werden wir euch weiterhin erinnern. Und eigentlich geht es gar nicht darum, euch zu erinnern. Ich habe ja gesagt, dass ich in den Lives immer über das spreche, worüber ich am Morgen meditiert habe. Okay, fangen wir an mit der Andacht. Epheser 1. Ich lese in der Passion-Übersetzung. Über Vers 3 haben wir schon sehr oft gesprochen, dass wir mit absolut jedem geistlichen Segen gesegnet sind. Doch schaut euch Vers 4 an. Und in Liebe hat er uns erwählt, bevor er die Fundamente des Universums legte. Das muss ständig unser Herz ergreifen, dass alles in unserem christlichen Leben mit ihm und nicht mit uns begonnen hat. Ich bin sicher, ihr habt schon oft von mir gehört, dass einer der größten Unterschiede zwischen dem Alten und dem Neuen Bund darin besteht, dass im Alten Bund wir Menschen handeln und Gott darauf reagiert. Zum Beispiel, wir gehorchen dem Gesetz und Gott reagiert, indem er uns Segen schenkt. So funktioniert der gesamte Alte Bund. Du machst etwas richtig und Gott reagiert darauf, indem er dir etwas Gutes gibt. Du machst etwas falsch und Gott reagiert darauf, indem er dich in Schwierigkeiten bringt. Wenn du den neuen Bund studierst, siehst du natürlich, dass sich viele, viele Dinge verändert haben. Doch eine der besonders großen Veränderungen, die viele Menschen nur sehr schwer verstehen können, ist die Tatsache, dass dieser Aspekt im neuen Bund auf den Kopf gestellt wurde. Nun hat Gott gehandelt und wir reagieren darauf. Ich verstehe, dass es für viele Menschen schwierig ist, dies tatsächlich zu ergreifen, und ich sage euch, warum das so ist. Denkt einmal an irgendeine Religion, welche auch immer, an den Islam, den Buddhismus, ganz egal welche Religion. Wie funktioniert jede Religion? Wir Menschen handeln und Gott reagiert. Wir müssen unseren Weg zu Gott finden. Wir beten und Gott reagiert auf unsere Gebete. Und nicht nur jede Religion auf der Welt funktioniert so, sondern auch das Christentum hat diese Einstellung leider praktiziert. Wir geben Gott etwas und dann gibt Gott uns etwas zurück. Wir wenden uns an Gott und im Gegenzug tut Gott etwas für uns. Doch in Wirklichkeit funktioniert das Christentum so ganz und gar nicht. Im Christentum hat Gott durch die Person von Jesus Christus absolut alles begonnen und initiiert. Er hat alles in Jesus begonnen. Wenn du das verstehst, verstehst du auch eine andere, sehr einfache Wahrheit. Dass es von dem Moment an, in dem ich zu Christus komme, nie wieder meine Aufgabe ist, Gott dazu zu bringen, auf mich zu reagieren. Es ist immer meine Aufgabe, den ganzen Tag lang, ich muss auf das reagieren, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Schauen wir weiter. In Liebe hat er uns erwählt. An dem Tag, an dem du sagen kannst, nicht ich habe ihn erwählt, denn du hast das nicht getan. Ich meine, wir denken das und wir reden auch so, aber überleg doch mal, was Paulus so deutlich zu den Römern gesagt hat. In Kapitel 10 spricht er über das Predigen des Evangeliums, ein wunderschönes Kapitel. Er sagt: Wie sollen sie glauben, wenn sie es nicht hören? Wie sollen sie es hören, wenn niemand predigt? Wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Und dann zitiert er den Propheten Jesaja, der gesagt hat: Wie lieblich sind die Füße derer, die die gute Nachricht von den Bergen verkünden. Paulus sagt hier zu den Leuten, es hat sich alles verändert. Er sagt nicht: Wir müssen unsere Prediger aussenden, damit sie ihnen sagen, geht und sucht Gott. Nein, er sagt: Die Prediger müssen rausgehen und die gute Nachricht verkünden. Was ist die gute Nachricht? Du musst nicht länger nach Gott suchen. Gott hat alles durch die Person von Jesus Christus erledigt. Bitte, wirst du bitte einfach darauf reagieren? Das ist die Realität des Evangeliums. Erst dann sagt er, wenn du das in deinem Herzen glaubst und es mit deinem Mund bekennst, wird alles erledigt sein. Seht ihr, das Evangelium wird überall in der ganzen Bibel ganz klar demonstriert, im Alten und im Neuen Testament. Und das Evangelium lautet: Gott geht hinter dir her, weil er dich bereits erwählt hat. Bitte, wirst du annehmen, dass du auserwählt wurdest? Doch wenn du unser christliches Leben anschaust, dann erkennst du, dass die meisten Christen das immer noch andersherum verstehen. Sie denken immer noch, wir müssen uns für ihn entscheiden. Du wählst Gott nicht aus. Du akzeptierst seine Einladung. Du reagierst darauf, dass er dich auserwählt hat. Es ist interessant, dass Paulus hier sagt: In Liebe hat er uns erwählt, bevor er die Fundamente des Universums legte. Das ist sehr interessant und du musst dabei etwas sehr Kraftvolles verstehen. Gott hat uns nicht einfach nur vor Grundlegung der Welt auserwählt und das war's. Er hat dies in Liebe getan. Und das hat er durch Jesus Christus demonstriert. Die Erwählung meint also nicht, dass er mich einfach nur angeschaut hat und sagte: Oh, ich mag Reinhard wirklich sehr. Ich denke, ich werde ihn auswählen. Obwohl er mich tatsächlich mag. Gott sei Dank. Gott sei Dank, dass Gott mich mag. Doch Gottes Erwählung war in Jesus, in Liebe, die er in Christus demonstrierte. Gottes Erwählung geschah in Christus. Und was passierte in Christus? Der neue Bund. Und seit wann war der neue Bund in Gottes Herz? Bereits vor Grundlegung des Universums. Wenn du den neuen Bund studierst, wirst du herausfinden, dass er nicht nur ein nachträglicher Einfall war, nachdem der Mensch gesündigt hatte. Oh, du meine Güte, Adam und Eva haben gesündigt, was sollen wir nun tun? Nein, schon immer, bevor Gott alles geschaffen hatte, hatte er den neuen Bund erwählt. Und deshalb hat er dich erwählt, um in ihm zu sein. Wir müssen also immer wieder zurück zu dieser Wahrheit kommen, was in Jesus passiert ist. Selbst wenn wir vom neuen Bund gehört haben, selbst wenn wir den neuen Bund studiert und so viel darüber gelernt haben, selbst dann passiert es so leicht, dass wir wieder in ein Christentum der Religion zurückrutschen. Oh, ich werde heute ganz früh aufstehen, um meine Bibel zu lesen und zu beten. Und dann wird Gott auf mich reagieren und er wird mich heute segnen. Und was passiert, wenn du verschläfst? Das wird heute ein schwieriger Tag. Heute wird Gott nicht so gut zu mir sein, denn ich bin nicht früh aufgestanden, um zu beten. Seht ihr, wir denken, es sollte normal sein, aber diese falsche Haltung ist so tief in unserem menschlichen Herz drin. Doch weil wir bereits von Gott erwählt wurden, in Liebe, das heißt in Jesus, müssen wir es zu unserem Lebensstil zu machen, uns täglich zu fragen, ist die Art, wie ich heute lebe, eine Reaktion darauf, dass er mich erwählt hat? Oder versuche ich, ihn dazu zu bringen, etwas für mich zu tun? Und ich garantiere euch, hundertprozentig, dass fast jeder einzelne Christ, der den Heiligen Geist wirklich bittet, sein Herz zu erforschen und der zudem sein eigenes Herz sorgfältig überprüft, dabei herausfinden wird, wie leicht er wieder in eine falsche Haltung in seinem Christenleben zurückrutscht. Ich werde etwas tun, um Gott dazu zu bringen, etwas zu tun. Leute, wir müssen diesen Gedanken abweisen. Er hat dich erwählt, du hast ihn niemals erwählt. Du hast lediglich reagiert. Weißt du, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat? Er sagte, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Und dann sagt er, ich habe euch erwählt, dass ihr viel Frucht bringt. Wir denken, dass die Fruchtbarkeit in unserem christlichen Leben mit unserer Entscheidung zu tun hat. Nein, unser christliches Leben hat etwas mit seiner Entscheidung zu tun. Was würde geschehen, wenn du jeden Morgen aufwachen und sagen würdest, Jesus, danke vielmals, wow, du hast mich erwählt, dass ich sehr fruchtbar bin. Das heißt, es ist dein perfekter Plan für mich, dass ich heute fruchtbar bin. Ich vertraue dir darin. Ich vertraue nicht darauf, dass ich mich selbst fruchtbar machen kann, sondern ich vertraue, dass dein perfektes Werk und deine perfekte Wahl dazu führt, dass ich fruchtbar bin. Und dann verbringst du viel Zeit damit, ihm für einen fruchtbaren Tag zu danken. Sollte das nicht unser normales christliches Leben sein? Doch leider ist es in unserem christlichen Leben normal, dass wir versuchen, ihn davon zu überzeugen, dass er uns heute fruchtbar macht. Und das zeigt, dass wir nicht wirklich glauben, dass er alles initiiert hat, selbst unsere Fruchtbarkeit. Wenn wir unseren Tag damit beginnen würden, dass wir tatsächlich an das glauben, was bereits geschehen ist, dann könnten wir das auch erleben, was bereits geschehen ist. Bevor Gott irgendetwas anderes getan hat, bevor er die Welt geschaffen hat, hat er sich bereits für den neuen Bund entschieden und er hat dich erwählt, dass du in ihm bist. Als ich gelernt habe, so zu leben, haben sich viele Dinge in meinem Leben geändert. Dies ist so unverdient, dass wir die Liebe, die Tiefe seiner Liebe meiner Meinung nach niemals begreifen können. Ich denke wirklich nicht, dass das möglich ist. Wenn ich darüber meditiere, wie sehr er uns liebt, denke ich immer wieder, jetzt habe ich es begriffen. Doch dann merke ich, nein, das ist doch nicht der Fall. Die Art und Weise, wie er uns liebt, übersteigt all unsere Vorstellungskraft. In dieser ersten Aussage liegt so viel Wahrheit. Also schau, Gott hat uns nicht nur erwählt und wir haben ihn danach erwählt, sondern er hat uns erwählt, obwohl er jedes einzelne Detail über uns wusste. Wir Menschen wählen unsere Freunde aus, aber wir wissen nicht, wie es in Zukunft laufen wird. Überlegt ihr das? Als ich Daniel einlud, mit mir voranzugehen und Teil der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen zu sein, wusste ich nicht, wie Daniel in 3 oder 4 Jahren sein würde. Ich meine, ich habe an ihn geglaubt. Ich hatte Hoffnung, aber ich wusste es nicht. Das heißt, Du wählst Menschen aus, du erwählst deine Freunde, du erwählst sogar deinen Ehepartner. Doch du weißt nicht, wie sie in 10 Jahren sein werden. Schon bald wird Daniel Annalicia heiraten und Daniel glaubt, alles wird sehr gut werden. Und das glaubt auch jeder andere um ihn herum. Aber die Wahrheit ist ganz einfach. Daniel weiß nicht, wie Annalicia in 10 Jahren sein wird. Als Christen können wir uns zumindest entscheiden zu lieben, unabhängig davon, ob sich Menschen verändern oder nicht. Aber die Wahrheit ist, Daniel hat keine Ahnung, wie Annalicia in 5 Jahren ist. Und jetzt schau dir diesen fantastischen Gott an. In Amerika gibt es einen sehr häufig verwendeten Ausdruck, den man gebraucht, wenn Menschen sich scheiden lassen. Man sagt, es gibt Indifferenzen, die nicht überbrückt werden können. Und deshalb redet man über Scheidung. Damit sagt man eigentlich Folgendes: Der Partner hat sich verändert, ich habe mich verändert, wir passen nicht mehr zusammen. Und natürlich wissen wir das vorher nicht. Es geschieht eben. Aber weißt du, dass Gott damals, als er dich und den neuen Bund vor Grundlegung der Welt in Jesus erwählte, bereits jede Sünde kannte, die du begehen würdest? Selbst nachdem du ihn angenommen hast? Weißt du, dass er jeden einzelnen Fehler kannte, den du begehen würdest, nachdem du ihn angenommen hast? Weißt du, dass er bereits alle Dinge kannte, die du tun würdest und die ihn verletzen würden? Er kannte sie alle und dann sagte er: Ich weiß, hier wird er mich verletzen und hier wird er Dinge tun, die meinem Herzen nicht gefallen und hier muss ich sagen, Reinhard, das tut mir wirklich, wirklich weh, aber weißt du, Reinhard, ich entscheide mich trotzdem für dich. Sag mir, ob es eine größere Liebe geben kann. Es gibt keine größere Liebe. Seht ihr, Gott hat uns erwählt, obwohl er jedes einzelne Detail über uns wusste. Die Wahrheit ist, wenn Ehepaare alle Verletzungen kennen würden, die sie sich gegenseitig in ihrer Ehe zufügen werden, dann würden die meisten wahrscheinlich niemals heiraten. Denkt mal darüber nach. Viele von uns oder wir alle haben Dinge getan, die Gottes Herz wehtun. Und er sagt nicht: Ja, ich weiß, ich habe dich erwählt, aber nachdem du diese Sache getan hast, möchte ich dich, glaube ich, nicht mehr haben. Ich denke, es ist besser, wenn wir uns trennen. Gottes Wahl ist ewig. Er wird seine Entscheidung für dich niemals verändern. Die einzige Möglichkeit, wie diese Beziehung nicht bestehen bleiben kann, ist, wenn du von ihm weggehst. Selbst wenn wir untreu sind, wird er doch treu bleiben, denn er kann sich selbst nicht untreu sein. Deshalb gibt es keine Sünde, die dich von seiner unglaublichen, fantastischen Liebe trennen kann. Es gibt absolut nichts, was du tun könntest, wodurch seine Gedanken über dich verändert werden. Es gibt nur einen Weg, wie diese wunderschöne Beziehung jemals zerbrochen werden kann, indem du dich durch deinen freien Willen, den er dir gegeben hat, entscheidest, dass du weggehst. Dann wird er dir diese Freiheit geben. Aber du kannst ihn jeden Tag tausendmal im Stich lassen. Er wird seine Meinung darüber, dass er dich erwählt hat, nie ändern. Überleg doch mal, wie wir uns fühlen, wenn wir es verbocken. Also in der Beziehung mit Gott, nicht in den Beziehungen miteinander. Wenn wir etwas verbocken, denken wir immer wieder, dass die Beziehung zwischen Gott und uns nun zerbrochen ist. Und wir versuchen dann normalerweise einen Weg zu finden, um sie zu reparieren. Gott, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Ist es falsch, wenn wir dieses Gefühl haben und denken, Gott, es tut mir so leid? Das hängt von den Motiven hinter diesem Gefühl ab. Wenn das Motiv dahinter ist, Oh, es tut mir so leid, ich habe es vermasselt. Bitte nimm mich wieder an. Dann ist es falsch. Aber wenn das Gefühl, es tut mir so leid, deshalb auftritt, weil ich glaube, er liebt mich so sehr und er kann mich niemals ablehnen und trotzdem habe ich ihn so verletzt. Das tut mir leid. Dann ist es richtig. Das eine ist der Zugang des neuen Bundes, das andere ist der religiöse Zugang. Es gibt also nichts, was du in deinem ganzen Leben tun kannst, um Gottes Meinung darüber zu ändern, dass er dich erwählt hat. Nichts. Seine Erwählung ist eine intelligente Wahl, denn er kannte absolut alles, was geschehen wird. Dadurch entsteht ein unglaubliches Gefühl von Sicherheit in unserer Beziehung mit Jesus. Plötzlich ist es egal, was ich heute tue, denn er weiß sowieso bereits, was ich tun werde. Wir Menschen begreifen das nicht. Als ich mich entschieden habe, Clayton zu adoptieren, wusste ich nicht, wie er sein würde. Keine Ahnung. Ich habe ihn einfach als Mensch erwählt. Aber Gott hat das nicht getan. Seine Wahl bleibt bis zum Ende fest bestehen. Schaut, Paulus sagt, wegen seiner großen Liebe hat er uns bestimmt, so dass wir in seinen Augen als heilig aussehen werden mit einer unbefleckten Unschuld. Das ist wirklich fantastisch. Und ich sage dir warum. Denn es gibt immer zwei Sichtweisen, eigentlich drei. Die Sichtweise Gottes, die des Teufels und deine eigene. Als Gott dich auserwählt hat, bevor er die Welt gegründet hatte, sah er all deine Unvollkommenheiten. Deshalb hat er dich in seinen Sohn Jesus hineingestellt und durch Jesus hat er dich perfekt gemacht. Und deshalb sieht Gott dich mit einer unbefleckten Unschuld. Das ist seine Perspektive. Er schaut auf Jesus und er sieht, dass Jesus perfekt ist. Und dann sieht er dich in Jesus und er betrachtet dich als perfekt. Dein ganzes christliches Leben lang versucht der Heilige Geist, dich davon zu überzeugen, dass du perfekt bist, damit du perfekt leben kannst. Du wirst so leben, wie du dich selbst wahrnimmst, gemäß der Wahrnehmung deiner Identität. Gott betrachtet dich also perfekt, als unschuldig in Christus Jesus. Du siehst dich auf eine andere Weise und der Teufel sieht dich als so gefährlich für sich an, dass er versucht, dich davon zu überzeugen, dass du total verkorkst bist. Der Teufel weiß also, wer du bist. Dennoch versucht er, dir den ganzen Tag lang weiszumachen, dass du nicht so bist, wie Gott es über dich sagt. Deshalb musst du jeden Morgen eine ganz einfache Entscheidung treffen. Eine ganz, ganz einfache Entscheidung. Du musst dich dafür entscheiden, wie du selbst dich ansiehst. Leute, hört nicht auf eure Brüder und Schwestern, die euch sagen, dass ihr verkorkst seid. Schaut, was die Religion angerichtet hat. Die Religion hat versucht, das Verhalten von Menschen durch äußerliche Regeln zu verändern. Ah, du bist so ein schlechter Christ. Hör auf, dies und das und jenes zu tun. Dann wirst du ein guter Christ sein. Was hat das produziert? Es hat dazu geführt, dass Menschen mit permanenten Schuldgefühlen leben. Es hat Menschen dazu gebracht, dass sie niemals Frieden in ihren eigenen Herzen erlangen. Es hat dazu geführt, dass Menschen niemals Sieg über ihre eigene Sünde erleben. Denn in ihrem Herzen glauben sie, dass sie einfach nur elende Sünder sind, die aus Gnade gerettet wurden. Und deshalb handelten sie nach ihrem wahrgenommenen Bild von sich. Den ganzen Tag über beschuldigen sich Brüder gegenseitig. Deshalb müssen wir unbedingt jeden Tag über diese Wahrheit meditieren. Ich habe unbefleckte Unschuld. Ich bin vollkommen unschuldig vor Gott. Genau das bedeutet es in Wirklichkeit, dass wir gerecht sind. Ich stehe auf die rechte Weise vor Gott. Das heißt, es gibt nichts, was noch repariert werden muss. Ich bin bereits richtig. Aber Reinhard, du weißt nicht, was ich im Laufe des Tages alles tue. Du siehst mich ja nicht. Reinhard, wenn du mich wirklich kennen würdest, würdest du anders über mich denken. Leute, Paulus hat uns gewarnt, dass wir das nicht tun dürfen. 2. Korinther 5,16 sagt: Erkenne niemanden nach dem Fleisch. Erkenne die Leute gemäß dem, was sie in Christus sind. Unschuldig. Komplett, vollkommen unschuldig. Aber Reinhard, wie kannst du eine Person als unschuldig bezeichnen, wenn sie sündigt? Tja, sag das zu Gott. Sag das zu Gott, wenn diese Person eines Tages vor Jesus steht und Jesus sagt dann, dir ist vollkommen vergeben, denn du hast das angenommen, was ich am Kreuz getan habe. Sag dann, nein Gott, sie ist nicht unschuldig, ich war da, als sie gesündigt hat, ich habe es gesehen. Und Gott sagt, und ich war da, als Jesus das am Kreuz ausgelöscht hat. Ich habe das auch gesehen. Seht ihr, wenn wir unsere Brüder anklagen, weil sie gesündigt haben, tun wir dabei immer, immer, immer nur das, was der Teufel tut. Doch wir Christen finden es so schwer, nur gemäß dem einfachen Werk von Jesus Christus zu leben. Deshalb lebe heute den ganzen Tag so. Sage immer wieder, Gott, ich bin auserwählt. Ich bin auserwählt, obwohl du all die falschen Dinge kanntest, die ich tun werde. Ich bin auserwählt, obwohl du gewusst hast, dass ich deine Gefühle verletzen werde. Und du wirst nie, niemals deine Meinung darüber ändern, dass du mich erwählt hast. Du wirst deine Wahl niemals bereuen. Seht ihr, ich habe Menschen ausgewählt, damit sie für uns arbeiten, und dann habe ich es bereut, dass ich sie ausgewählt habe. Aber Gott tut das nicht. In unserem ganzen Leben haben wir das immer wieder erlebt. Wir haben Menschen angestellt und dann haben wir erkannt, dass wir die falsche Wahl getroffen haben. Aber Gott wird das nie und nimmer jemals tun. Weißt du, ich habe etwas gelernt. Wenn wir diese Wahrheit in unserem Herzen ergreifen und wenn wir sie in unseren Beziehungen mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, auch anwenden können, dann werden wir sehen, wie sich diese Menschen auf die bemerkenswerteste Weise verändern. Ich habe das bei den Menschen, die mit uns vorangehen, wirklich gelernt. Ich habe Menschen ausgewählt, die keine gute Wahl zu sein schienen. Doch als ich gelernt hatte, sie so zu sehen, wie Gott sie sieht, haben diese Personen angefangen, so zu leben, wie wir es geglaubt haben. Und genau so macht es Gott mit uns. Gott sieht uns, Gott liebt uns, Gott erwählt uns. Und dann versucht er, uns davon zu überzeugen, dass wir ebenfalls an unsere Identität glauben. Und wenn wir anfangen, an unsere Identität in Jesus Christus zu glauben, dass wir unschuldig und perfekt sind, dann werden wir anfangen, genau so zu handeln, wie Gott es sagt. Du kannst nicht so handeln, wie Gott es möchte. Du musst zuerst glauben, dass du so bist, wie Gott es sagt. Ich sage das noch einmal. Du kannst nicht so handeln, wie Gott es möchte, wenn du nicht zuerst glaubst, dass du so bist, wie Gott es sagt. Wenn diese Wahrheit in deinem Herzen real ist, dann begreifst du, dass du nicht so bist, wie der Teufel es behauptet, und dass du auch nicht so bist, wie du es immer geglaubt hast, weil dir das, wer auch immer gesagt hat. Stattdessen glaubst du, dass du so bist, wie Gott es sagt. Sein unschuldiges, auserwähltes, geliebtes Kind. Und das war bereits beschlossen, bevor die ganze Welt erschaffen war. Wenn du diese Wahrheit erst einmal in deinem Herz erfassen kannst, wirst du auch auf diese Weise leben. Darum, Leute, schüttelt eure falsche Identität ab. Vergib den Menschen, die dich abgelehnt haben. Sage, es ist mir egal, wer mich ablehnt. Gott hat mich auserwählt. Lass dich nicht mehr so sehr davon beeinflussen, was andere Menschen tun und über dich sagen. Lebe in dem, was er für dich getan hat und was er über dich sagt. Leute, wenn ihr das tut, werdet ihr sehen, dass sich alles um euch herum verändern wird und es wird nicht mehr stressig sein, so zu handeln, wie er es möchte. Leute, ich muss jetzt gehen, denn wir haben heute einen sehr geschäftigen Tag mit einem sehr wichtigen Termin vor uns. Deshalb werde ich dieses Live ein bisschen früher beenden. Danke, dass ihr bei uns wart. Danke an die netten Menschen, die uns mit Badges unterstützen. Morgen werden wir wieder um 8 Uhr da sein und am Donnerstag ebenfalls. Nächste Woche gibt es keine Lives, denn ich muss verreisen. Und in der darauffolgenden Woche haben wir unser Herzseminar und ich kann nur an 2 Tagen Lives machen, denn ich komme erst am Dienstag aus Europa zurück. Aber wir werden euch informieren. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Danke fürs Zuhören.